dabei. Ah! Dankeschön. Wir möchten euch bitten, noch näher an der Bühne zu kommen. Hier ist noch viel zu viel Platz. Ja. Es muss sich verdichten. Also die Leute, die da hinten stehen, die wollen wir mal ein bisschen aktivieren hier. Die Leute, die am Baum rumhängen. Na Nora, du bist gemeint. Anna, kommt doch mal her.